Dies ist die Geschichte, welche die Toten uns erzählen, die uns flüstern aus den Felsen und den Gräbern, die dort stehen. Die Sterne stehen günstig, der Mond erhält die Nacht und die Bäume werden Zeuge eines rituellen Akts. Grelle Feuer lodern weit auf. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Hörer von Dark Zero Radio. Ja, es ist 19 Uhr und es ist Zeit, sich an mein Feuer und zu meiner Sektung Hexenstund zu treffen. Lassen wir die Woche einfach musikalisch ausklingen, wärmen wir uns zusammen am Feuer und genießen, das hoffe ich, die Musik, die ich für euch ausgesucht habe. Mein Name ist Hexe, ich bin die einzige und echte Hexe und die hauseigene Hexe von Dark Zero Radio. Heute ist eine ganz besondere Sendung. Ich habe brandneue Songs für euch dabei. Für mich ist das immer was ganz Besonderes und genau das ist es auch, was mir das Moderieren oder was mir am Moderieren so großen Spaß macht, dass ich zum einen das Vertrauen von Bands genieße, zum Teil Songs schon vor Veröffentlichung hören darf, ja, dass ich Songs oft am Tag der Veröffentlichung senden darf, dass ich Reviews schreiben darf und möchte und dann auch dieser oft so tolle persönliche Kontakt, der daraus entsteht. Was habe ich heute für euch dabei? Fangen wir an mit Alienaire. Eine Band, die kenne ich aus der Zeit, als ich 2016 in einem Webradio angefangen habe zu senden. Geben tut es Alienaire aber schon seit 2013. Aber ich will jetzt hier nicht zu viel verraten. Ich habe nämlich nächsten Freitag am 18.12. ein Interview mit Alienaire und das Ganze wird ab 19 Uhr hier bei Dark Zero Radio zu hören sein. Wir hören nachher noch zwei Songs von Alienaire und vom heute veröffentlichten Release, aber mehr dazu dann am nächsten Freitag. Und ja, ich freue mich schon total auf das Interview. Aber das ist lang nicht alles. Was habe ich noch? Weiter geht's, brandneu. Die Retro Junkies, eine Band aus Niedersachsen, haben am 20.11. ihr neues Album mit dem Namen Computersucht Liebe 2.0 veröffentlicht. Ich habe darüber eine Rezi geschrieben und die ist zu lesen auf unserer Homepage von Dark Zero Radio oder auch auf meiner Facebook-Seite unter Pibaba Media. Zu hören sind auf dem Album 11 echt tolle Songs und ja, als Zuckerl gibt es dann noch 4 Remixe dazu. Ich lasse euch auch hier von 2 Songs hören und ja, ich habe mit Thomas auf jeden Fall auch schon vereinbart, dass wir uns auch zu einem Interview treffen und dann plaudern wir ein bisschen so über Vergangenes, über die Gegenwart und auch über die Zukunft. Aber es gibt weiterhin noch neue Songs. Ich habe heute noch von der Band Sturmgeflüster einen Song dabei, der heißt Durch die Hölle, ist heute um 18 Uhr veröffentlicht worden und kommt vom Album, das den Namen Stunde 0 hat. Auch hier ist geplant, dass wir uns zeitnah und ich mich mit dem Frontman von Sturmgeflüster, dem Zesch, demnächst zum Interview treffe. Aber last but not least, mein letzter brandneuer Song kommt von der Band Obscura Religio und der heißt Al-Hasrets Zorn und das Album hat dann den Namen Legacy. Beide Alben, die von Sturmgeflüster und auch von Obscura Religio, werden wahrscheinlich im Februar erst veröffentlicht, da hat es einfach auch Probleme durch Corona mit der Pressung gegeben. Ja, das waren jetzt ein paar Worte von mir, bevor wir gleich mit meiner Sendung Hexenstund starten. Aber ich freue mich wie immer, mit euch die Zeit zu verbringen, mit unseren Hörern. Und ja, wir haben ja doch recht ansehnliche Hörerzahlen, sehr treue Hörer, Stammhörer und auch, wenn wir mal ein bisschen Pause brauchen oder Pause machen, ihr seid immer wieder für uns da und wenn wir senden, seid ihr auch wieder für uns ja, am Stream und hört uns zu. Bei der Gelegenheit noch ein paar ja, Worte bezüglich eventuell neuer Kollegen, also wer Lust hat mit uns als Kollege oder Kollegin zu senden, dann meldet euch einfach. Die Details dazu findet ihr auf der Internetseite von Dark Zero Radio. Und auch wer Lust hat, sich mit uns zu unterhalten oder Fragen zu stellen, kann auch in unseren Chat kommen. Den findet ihr auch auf der Startseite von Dark Zero Radio. Und die Internetadresse ist dark-zero-radio.com. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Zeit für Musik. Aber eine Sache habe ich noch. Ich möchte an der Stelle noch ganz liebe Grüße in die Schweiz schicken, an den Bodensee, nach Vorarlberg, nach Franken und ins Donauries und dann zu all den Bandmitgliedern, die heute zuhören und natürlich auch zu meinem Chef, zum Paul, der ja meine Sendeleitung ist. So, das war's von meiner Seite. Jetzt geht's dann gleich tatsächlich mit dem ersten Song von Alienair und der heißt Departure. Ihr hört Dark Zero Radio. The music from the dark side. Am Mikrofon eure Moderatorin Hexe mit Hexenstund. Hexenstund. Moin, hier ist T-Green von Alienair. Ihr seid richtig bei Dark Zero Radio und das hier ist unsere neue Single Departure. Viel Spaß! Turned into pain. It's time to war der erste Song von Alienair und ja, der zweite folgt zugleich mit dem Titel Arrival. Waren die ersten zwei brandneuen Songs von Alienair. Mehr dazu dann nächsten Freitag beim Interview und ja, wir hören von denen bestimmt auch in naher Zukunft noch mehr. Hi, hier ist Thomas von den Retro Junkies und ihr hört gleich einen unserer Songs hier auf Dark Zero Radio. Ja, der liebe Thomas, wir hören nicht nur einen Song, wir hören zwei und auch das ist vom brandneuen Album am 20.11. erschienen. Wir hören Wir Kinder der 80er. Hieß es damals zum Spielen, vom Joystick hatten wir ganz schnell Spielen. Kein Internet, damals gab BTX, doch gefehlt, mal ehrlich, gefehlt hat uns nichts. Und keiner wusste, wo wir Kinder waren, nur wir Kinder, wir waren sehr klar. Denn Handy schlugen noch keine Wellen, es gab ja noch überall Telefonzellen. Wir sind die Kinder der 80er, Schlittenfahren und Schlitzeljagd. Wir sind die Kinder der 80er, Catcall und Bonanza Rad. Wir sind die Kinder der 80er, Ups mit Gimmick, Badehit. Wir sind die Kinder der 80er und Capri-Sonne. Bravo klärte Dr. Sommer auf und die Liebe nahm ihren peinlichen Verlauf. In Dallas und Denver waren alle besoffen, vom Fernseher waren wir ähnlich betroffen. Der Papa hatte einen stolzen Bierbauch und geraucht, na klar. Geraucht hat er auch. Im Auto die Klorolle neben dem Hut, denn ein Fahrer mit Hut, der ist immer gut. Wir sind die Kinder der 80er, Schlittschuhfahren und Schneeballschlacht. Wir sind die Kinder der 80er, in der Küche die Prilblüte bracht. Wir sind die Kinder der 80er, Galactica und TIE Fighter. Wir sind die Kinder der 80er. Unser Geist ist so, war der goldene Reiter. Hey, hey, hey. Die Telefonnummern unserer Freunde kannten wir damals alle auswendig. Und heute kennen wir nicht mal mehr unsere eigene Telefonnummer. Wir sind die Kinder der 80er, Zigeunerschnitzel und Negerkuss. Wir sind die Kinder der 80er, drehen den Würfel nie bis zum Schluss. Wir sind die Kinder der 80er, C64 und Monchichi. Wir sind die Kinder der 80er, Walkman, Atari und E.T. Fazit für die 80er Jahre, das war das Jahrzehnt mit den besten Orgasmen. Denn damals gab es Musik, die man heute noch gut hören kann. Also in diesem Sinne, mit Ilja Richter, Licht aus, Spot an. Ja, ich bin auch ein Kind der 80er und habe mich in dem Song total wiedergefunden. Der zweite Titel von den Retro Junkies, der heißt Wiedersehen. Auf einmal nicht mehr zu zweit. Mein Kopf ist immer noch bei dir. Du bist so unendlich weit von hier. Mein Herz brach plötzlich in zwei. Doch ich weiß, du bist nun frei. Alle sagen, weitermachen sei Pflicht. Doch sie meine Welt hier zerbricht. Ich glaub daran, dass wir uns wiedersehen irgendwann. Auf der Blumenwiese wirst du stehen. Ich glaub daran, dass unsere Liebe darf kein Zweifel hier entstehen, dass wir uns wiedersehen. So still steht die Zeit. Jede Straße ist nun zu weit. Dein Lachen ist lang schon verklungen, noch immer nicht den Grund durchdrungen. Unsere Pläne verpufft im Abendwind und ich fühle, dass hier nichts mehr stimmt. Alle sagen, weitermachen sei Pflicht, doch siehe, meine Welt hier zerbricht. Ich glaub daran, dass wir uns wiedersehen irgendwann. Im hellen Lichte wirst du stehen. Ich glaub daran, dass unsere Liebe meine Seele noch jede Nacht schreit. Kein Trost, der mich lachen lässt, die Erinnerung, die mich so presst. Dritte Neuvorstellung, die Bands Sturmgeflüster, der Titel Durch die Hölle aus dem Album Stunde Null. Du und nun zu meiner letzten Neuvorstellung heute von der Band Obscura Religio mit dem Titel Al-Hasrets Zorn vom Album, das im Februar auch erscheinen wird, Legacy. We'll be right back. Der nächste Song ist, glaube ich, passend zur Jahreszeit, kommt von der Band Eisfabrik und heißt Schneemann. Wenn der Schnee kräftig fällt und der Winter Einzug hält, der Sommer ist erfroren, dann fühle ich mich jung und neugeboren. Meine Welt liegt in weißen Träumen, meine Gedanken sind eiskalt umhüllt. Frost und Eis sind nicht weit, dann stehe ich bereit. Ich bin ein Schneemann. Ich bin ein Schneemann. Jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Wir hören Bernstein und Tanz, mein Engel. Wenn die Seele dir das Wort entreißt und dein Leben dir zu sterben scheint, wenn alle Türen sich zu schließen drohen, in dir verkriechst, auch wenn die Erde bebt. Nie bist du sicher, hey. Tanz, mein Engel, tanz. Jetzt gibt's aber Enter Exit im Doppelpack. Wir hören als erstes den Titel Pandemania. Der passt gerade so wunderbar in unsere Zeit. Und den zweiten, den wir hören, der heißt Stahlgewand. Nicht gelesen. Land. Wer holt mich weg vom Straßenrand? Wer schneidet mich aus meinem Panzer? Wer wird mein Winterland? Wer zeigt mir sein Märchenland? Zur nächsten Band braucht man auch gar nichts sagen. Blutengel und der Titel Save Me. Everything you touch turns to black. Everything you staring at turns to stone. Will you try to rescue me? Will you try to make me sure? nächste Titel, den ich für euch ausgesucht habe, kommt von Intent Outtake und heißt Neustart. Die nächsten Interpreten kennen wir, glaube ich, alle. Passt auch so ein bisschen zu den 80ern. Ich spreche von Joachim Witt und den Titel, den wir hören, Gloria. Ich sehe mein Herz, wie es auseinanderbricht. Die Zeit steht still. nächste Titel ist ein Wunsch vom Thunder und von der Maren. Die wünschen sich was von Eigensinn und den Titel, den ich ausgesucht habe, Persona non grata. Der freien deutschen Jugend eine fehlerhafte Beurteilung der Titmusikanten. Sie wurde als musikalischer Ausdruck des Zeitalters der technischen Revolution entdeckt. Dabei wurde übersehen, dass der Gegner diese Art Musik ausnutzt, um durch die Übersteigerung der Beat-Rhythmen Jugendliche zu Interessen aufzuputschen. Der schädliche Einfluss solcher Musik auf das Denken und Handeln von Jugendlichen wurde groß unterschätzt. Dinge genossen mit der Monotonie des Je, und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen. Widerstand. Weiter geht's mit Lacrimosa und Stolzes Herz. Ist einer meiner Lieblingstitel. Der nächste Titel kommt von Lux Eterna, heißt Federleicht und wir hören den Retro-Chunky-Mix. Musik Syrien, geflohen vor Dämonen. Auf die Taste gekommen. Der nächste Titel ist auch nochmal von Lux Eterna und heißt Geflicktes Herz. Der Schmerz durch das geflickte noch der Schmerz durch das geflickte Herz. Viel zu viel Vergangenheit, zersprengt das Bild, wenn's nicht erfrieren will. Wann komm ich wieder heim? Wann wird die letzte Prüfung sein? Fort aus der Scherbenwelt. Weiter geht's auf meiner Playlist mit Mondträume und Still Beating. kommen zwei Songs von einer Band, die kommen vom Bodensee, genau genommen aus Konstanz, heißen Purified Black und der erste Titel heißt Copy and Paste und der zweite heißt Follow Me. Tonight. weiter geht's mit Roter Feld und Don't Be Afraid of the Dark. Die Band heißt Schöngeist und der Titel dazu Schalt ein, Schalt aus. Thank you. aus. Schwarzbund mit Der Mensch tanzt und der nächste Titel kommt von Stahlmann und heißt Wenn Engel tanzen. Wir sind jetzt gerade in der Tanzgruppe. Mensch, tanzen. nächste Titel ist nochmal ein Wunsch vom Sander, der wünscht sich Vodoma mit Virus. Wir befinden uns schon langsam auf der Zielgeraden. Wir hören jetzt Wolfsheim und The Sparrows and the Nightingale. in this world of heights and great? Is it black or is it white? Let's find another compromise. And a few just standing still. We're dancing in the spotlights. Where's the leader who leads me? I'm still waiting, leaving home. And God is on your side, dividing sparrows from the nightingales, watching all the time, dividing. Human being in sight. Come the winds and come the seas. Try another kind of peace. Who fights this holy civil war? A million men in uniform. Voice der Führer, der mich führt. Ich warte immer noch. Leaving home. And God is on sight, dividing presence from the history, watching all the time, dividing deaf men from the listening. Der nächste Titel ist noch mein Wunsch für die Maren. Die wünscht sich Pentatonix und ich habe mir für sie Halleluja ausgesucht. Das ist auch ein kleiner Trost dafür. Wir hätten uns nämlich eigentlich morgen getroffen, aber in der aktuellen Lage bleibt jeder schön zu Hause. Also liebe Maren, für dich Pentatonix. Please the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah. Oh. kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. This video, we love you so much. We hope you love this song and all the songs on A Pentatonix Christmas. You can get that album, just look in the description box below. Ja, so schnell vergehen 2 Stunden. Ich bin am Ende mit meiner Playlist und ja, ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe euch 2 schöne Stunden an meinem Hexenfeuer bereitet und ihr habt die Musik genossen, auch die neuen Songs von den Bands. Und ja, mir bleibt einfach nur noch zu sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Freitagabend, kommt gut durch die Nacht und ein wunderschönes Wochenende. Und ja, in der aktuellen Lage bleibt mir eigentlich auch nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, passt gut auf euch auf, bleibt gesund und ja, wir hoffen alle auf eine bessere Zeit, dass wir wieder etwas unbeschwerter sein können.